Alphaville in der 10. Woche auf Platz 11, Sounds Like a Melody. Elton John hat's ein bisschen erwischt diese Woche. Er ist noch unter den besten 10, genau auf Platz 10 in der 9. Woche von 6 auf 10 Sad Songs. Für Elton John, Sad Songs. Mike Oldfield und Maggie Reilly sind zum zweiten Mal heute unter den besten 10 und sie sind zum zweiten Mal auf Platz 9. To France. Taking on water. Queen of chance, will they find you? zweiten Mal auf Platz 9, Mike Oldfield und Maggie Reilly to France. Evelyn Thomas ist jetzt 4 Wochen dabei und 4 Wochen unter den besten 10. Heute auf Platz 8 mit High Energy. High Energy. High Energy, Platz 8 für Evelyn Thomas. Vor Evelyn Thomas hat sich Reinhard Fendrich angesiedelt. Er ist jetzt schon seit 10 Wochen unter den besten 10 von Ö3. Heute auf Platz 7, was der Herzhost wie ein Bergwerk. Weil du stolz bist, wenn du warst, und dich trotzdem zu belast, will ich dich. Weil man warm wird, wenn du lachst, und dann Herbst zum Sommer machst, will ich dich. Weil ein bisschen Glück für dich noch lange dreht, wirst bei mir bleib, wenn der beste Freund sich lädt. Wirst der Herzog wie ein Bergwerk, wirst der Wahnsinn bist für mich, steh auf dich. Wirst weil ich mit dir alt werden kann. Wenn wir ewig Kinder sind, hoff ich dir. Weißt du, es brennen in mir fühlt und bin ich besitzen will, brauch ich dich. Weißt du, den Grund, warum's bei mir bist, nimmer was. Weißt du, an mir einfach an Ohren gefressen hast. Weil ich nur bei dir daheim bin, weißt du, Wahnsinn bist für mich, steh auf dir. Sim Reinhard Fendrich, weißt der Herzhost, wir ein Bergwerk. Wem waren zuletzt 5 Wochen entweder auf Platz 2 oder auf Platz 3. Heute reicht's aber für Wem nur mehr für Platz 6. Wake me up before you go go. Platz 6, Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Waterloo ist 6 Wochen dabei, die letzten beiden Wochen verweilte er auf Platz 8 und jetzt ist er weiter nach vor gewandert. Von 8 auf 5, Impossible Dream. The So now I must go. Sechs Wochen auf Platz 5, Waterloo und Impossible Dream. Tulia Di Biscopo ist 3 Wochen dabei, ist auf Platz 9 eingestiegen, dann vor auf 4 und jetzt zum zweiten Mal Platz 4, Stop Bayern. Primavera, primavera, primavera. Platz 4, Tullio de Biscopo, Stop Bayern. Und das sind die besten drei von Ö3. Die Art Company wurde vom Aufsteiger der Woche verdrängt. Susanna ist von 2 auf 3 zurückgefallen. We sit together on the sofa with the music way down low. Waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Whoa, oh, oh, oh. I put my sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna. Von 3 auf 2, Susanna, die Art Company. Tja, und das Ganze hauptsächlich deswegen, weil der Aufsteiger der Woche diesmal wieder äußerst stark ist. Von 0 auf Platz 2. Ja, und die Interpreten, die haben mich besucht und sagen ihre Nummer dann auch gleich selbst an. Streng vertraulich gesagt ist heute KGB selbst am Gerät. Streng vertraulich gesagt wird es in den nächsten Wochen sehr steirisch werden. Und streng vertraulich gesagt sind die Spitzenplätze der heutigen Ö3-Hitparade fest in steirischer Hand. Motorboat, Motorboat. Motorboat, Motorboat. Motorboat, Motorboat. Motorboat, Motorboat. Motorboat, Motorboat. Ruhe, doi, nütze Not. Im Preiserschein vom letzten Jahr. Motorboat, Motorboat. Bin ich ein Schlauchboot mit Motor. Motorboat, Motorboat. Ich bring's grad durch die Autotür. Motorboat, Motorboat. Und ab geht's Richtung Schottersür. Motorboat, Motorboat. Motorboat, Motorboat. Motorboat, Motorboat. Ruhe, dann tu ich nur zur Not. Ich brauch kein Segel und kein Wind. Motorboat. Ach, ohne Brise bin ich geschwind. Motorboat. Was träum ich wie ein kleines Kind. Motorboat. An jeden Surfer lose ich hin. Motorboat. Motorboat, Motorboat. Motorboat, Motorboat. Nur dann tu ich nur zur Not. Und es ist nicht so kommod. Motorboat, Motorboat. Motorboat, Motorboat. Motorboat, Motorboat. Motorboat, Motorboat. Motorboat, Motorboat. Motorboat, Motorboat. Ruhe, dann tu ich nicht zur Not. Jetzt treib ich mitten da im See. Und da kein Diesel mehr, oh weh. Bei die Ruder hab ich gespart. Und ohne Ruder ist es hart. Und aufs Eisel müsst ihr auch. Nur gibt's auch kein Pissoir. Yes, das ist das nächste Beisel. Wieder ein Häusl ist irgendwo. Nur nicht in der Strophe zu. Motorboat, Motorboat. Steuermann in großer Not. Motorboat, Motorboat. Steuermann in großer Not. Geht aus im Boot ein Leck. Motorboat, Motorboat. Was soll ich dort, ich muss dann weg. Motorboat, Motorboat. Steuermann geht über Bord. Motorboat, Motorboat. Jetzt bleib ich aus dem Wassersport. Motorboat. Ganz starke Leistung von 0 auf Platz 2. Motorboat, das waren KGB. Tja, und es stimmt, es ist alles fest in steirischer Hand. An der Spitze der Ö3-Hitparade liegen nach wie vor STS. Die Nummer 1. Langsam findet der Tag sein Eng und die Nacht beginnt. In der Kärntnerstraßen, da singt einer Blowing in the Wind. Hat ein grünes Reckerl an, steht da ganz verloren. Und der Steffel, der schaut da wie auf den armen Steirer Uhren. Wochenlang steh ich schon da, wochenlang plag ich mich an. Ich spül mir die Finger wund und sing sogar, da kommt die Sonne. Doch es ist zum narrisch werden, keiner will mich singen hören. Langsam krieg ich wirklich genug, ich frag mich, was ich da tue. In der Zeitung, da haben's geschrieben, da gibt's eine Szene, da musst hin. Was die wollen, das sollt sie schreiben. Mir kann die Szene gestohlen bleiben. Da geh ich gestern in Sophia. Fangt der Dirndl an zum Reden mit mir. Schwarze Lippen, grüne Haar. Da kannst ja Angst kriegen, wirklich wahr. Ich will wieder heim. Vögel haben nach Fürstenfeld. Niemals spül ich mehr in Wien. Wien hat mich gar nicht verdient. Ich spül höchstens noch in Graz. Sinabelkirchen und Spinat. Ich brauch kein Gürtel, ich brauch kein Ring. Ich will zurück hinter den Semmering. Ich brauch nur das bisschen Geld. Für die Fahrt nach Fürstenfeld. Nach wie vor ganz, ganz fantastische Leistung von STS. 8 Wochen dabei und zum 7. Mal hintereinander auf Platz 1. Fürstenfeld. Platz 23 für Raff und Self Control, seine bisher schlechteste Platzierung. Mini 6 waren schon unter den besten 10, waren schon auf Platz 9 und sind heute zum 3. Mal hintereinander auf Platz 22. Rudi, gib acht. Er schleicht sich durch die Gänge, folgt dir bis vor die Tür. Man fragt sich bloß, was will er nur von dir? Die Mädchen, die du anrufst, hat er sich längst notiert, weil er auch deinen Umgang kontrolliert. Rudi, Rudi, gib acht, dein Schatten schleicht durch die Nacht. Was hast du Verbotenes gemacht? Er wühlt in deinen Taschen, durchleuchtet deine Post. Die Neugier ist bei ihm schon grenzenlos. Er sammelt deine Daten, drängt sich in deine Welt. Ein grauer Schatten, der dir nicht gefällt. Rudi, Rudi, gib acht. Dein Schatten schleicht durch die Nacht. Was hast du Verbotenes gemacht? Rudi, Rudi, gib acht. Aufgespürt. Du hältst ihn jetzt in Atem, doch er will nicht kapieren. So ein Typ ist nur zu ignorieren. Rudi, Rudi, gib acht. Dein Schatten schleicht durch die Nacht. Was hast du Verbotenes gemacht? Rudi, Rudi, gib acht. Rudi, gib Bach zum dritten Mal hintereinander auf Platz 22, das waren Minisex. Die Pointer Sisters waren vor einigen Wochen in Amerika ganz oben und auch bei uns sind sie in der zweiten Woche weitergekommen. Von 24 auf 21. Jump. Platz 21, Jump, drei Schwestern kamen drei Plätze weiter, eben von 24 auf 21, die Pointer Sisters. Der zweite Teil der Neuvorstellungen beginnt mit einer österreichischen Produktion. Erwin Broos heißt der Mann aus Niederösterreich und Erwin Broos ist heute gar nicht gut aufgelegt. Ich bin heute bös. Egal, ob du mich heute grüßt, ja? Yeah? Oh, oh, oh, oh, ich hab genug. Oh, oh, oh, oh, ja, ich bin böse. Oh, oh, oh, oh, ich hab genug. Oh, oh, oh, oh, total nervös. Ich wollte denen das ein Bett aus der Krähen. Wer wir das weder gesehen hat, war mal zum Spähen. Drum frag mich bitte nicht, wie es mir heute geht. Oh, hätte ich mich da wieder nieder. Yeah. Mein Bruttosozial heißt, ist das meine Produkt. Und jeder Arbeit ganz viel, das nur so klärt. Aber ich will halt nicht, weil halt bin ich miert. Oh, oh, oh, oh, ich hab genug. Nur bei mir, dann spür ich, dass alles nur schläft. Glaub ja nicht, dass ich die deswegen nicht mehr mag. Für mich ist heute nur so ein schrecklicher Tag. Ich bin heute bös, Erwin Bros. Australien hat sich mittlerweile eindeutig neben Koala und Känguru auch als Musikkontinent etabliert. Send Me an Angel war der Riesenhit von Real Life, lief in Europa und in Amerika ganz, ganz ausgezeichnet. Die letzte Single des Melbourner Quartetts heißt Catch Me, I'm Falling. Wake up, don't sleep. Wake up, don't sleep. Catch Me, I'm Falling, Real Life. 1966 hatte sie gemeinsam mit Ike ihren ersten ganz, ganz großen Hit. Und 18 Jahre später ist Tina Turner genauso aktuell und sensationellerweise auch im Aussehen. Alter? Was ist das? Jedenfalls kein Problem für Tina Turner. What's love got to do with it? You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. Second-hand emotion. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Got to do with it, Tina Turner. Von der 17. Chicago LP, Chicago 17, kommt die Single Hard Habit to Break. I guess I thought you'd be here forever. Another illusion I chose to create. You don't know what you got until it's gone. And I found out a little too late. I was acting as if you were lucky to have me. Doing you a favor, I hardly knew you. But then you were gone, and it all was gone. Had no idea how much I cared. Chicago Hard Habit to Break. Das war neu von Erwin Broos, Real Life, Tina Turner und von Chicago. Und das ist wieder die Wertung. Es geht mit Platz 20 weiter. Falco ist dran. Falco ist in der zweiten Woche und ja, er hat es auch nicht ganz, ganz optimal erwischt, denn er ist in der zweiten Woche um zwei Plätze zurückgefallen. Von 18 auf 20. Nur mit dir. Platz 20, Falco, nur mit dir. Und das ist die schwarz-weiße Kombination, nämlich Diana Ross und Julio Iglesias. Letzte Woche kamen sie einen Platz nach vor, jetzt wieder zwei zurück. Von 17 auf 19, All of You. Tells me you feel the way that I feel like Ross und Julio Iglesias sind zwei Plätze zurückgefallen, von 17 auf 19. Savage Progress, dafür haben sich wieder zwei Plätze nach vorne gekämpft. Von 20 auf 18, My Soul Unwraps Tonight. Von 20 auf 18, Savage Progress, My Soul Unwraps Tonight. Kottons Kapelle und Hans Krankl, ja, für die ist die Tabelle im Moment ein ewiges Auf und Ab. Sie stiegen auf Platz 17 ein, kann man dann unter die besten 15 auf Platz 15, dann wieder zurück auf 16, dann wieder vor auf 17 und heute auf 14 und heute wieder zurück von 14 auf 17, rostige Flügel. Lebt er als Platz 17, Kottanskapelle und Hans Krankl, Rostige Flügel. Und jetzt kommt der erste Neuzugang der heutigen Hitparade. Es ist Ray Parker Jr., erst neu eingestiegen auf Platz 16, von 0 auf 16 mit den Ghostbusters. Und ich melde mich dann nach den Nachrichten wieder mit den besten 15 von Ö3. Diese Sendung widmete euch der Music Jam von Siemens, der Music Jam von Siemens. Die Zeit in 5 Sekunden ist es 20 Uhr. 20 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. If you're lost, you can look and you will find me. After Time, Platz 15 für Cyndi Lauper, die im Herbst angeblich auch nach Europa auf Tournee kommt und tja, man weiß noch nicht genau, wo überall, aber es soll jedenfalls einige Konzerte geben. Die Bellamy Brothers lieben in den letzten 4 Wochen anscheinend Platz 14. Da war mal Platz 14, 14, 13 und heute wieder 14. Like they were on fire. Flames changing our love to desire. My heart is screaming to say, girl, we got to go all the way. I need more of you, changing my rain into sun. More of you, putting my blues on the run. Been together too long. Strange, how did our love get so strong? There's nothing to keep us apart. We got to catch up to our hearts. Platz 14, die Bellamy Brothers, I Need More of You. Prince ist jetzt 3 Wochen dabei und er verbessert sich auch immer um 3 Plätze. Er stieg auf 19 ein, dann von 19 auf 16 und jetzt von 16 auf 13, When Doves Cry. Platz 13 für Prince, When Doves Cry. Und das sind wieder Platzhalter. Talk Talk sind heute zum dritten Mal hintereinander auf Platz 12. Such a shame. Such a shame to believe in escape. A lump on every face. That's a change. Till I'm finally left with a mate. Tell me to relax, I just stare. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame.